Das Motorrad brennt, mein Kopf brennt und die Motorradlosen verstecken sich in den Büschen. Puh, na erschrocken. Puh, puh, puh. Das ist Jugamans Day in GTA Online. Ja, ihr Luschen, versteckt euch nur, wenn ich an euch vorbeilaufe. Geht ihr in Flymarm auf Halloween und der Perufus fährt auf ein brennendes Motorrad durch die Stadt und ruft: Versteckt euch nur, ihr Feiglinge, ich kriege euch doch. Das Motorrad brennt, mein Kopf brennt und die Motorradlosen verstecken sich in den Büschen. Puh, na erschrocken. Puh, puh.